Kundgabe 904. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.5.1939. Mahnung zum Widerstand. Je williger du meinen Anweisungen nachkommst, desto mehr wirst du im Segen stehen. Die mich suchen, werde ich zusammenführen, denn ich wähle mir meine Streiter aus, die im Kampf für mich vorangehen sollen. Und so bedenke, dass alles meiner Führung unterliegt, dass kein Schritt vergeblich getan wird und alles nach weisem Plan seinen Gang gehen muss, um wieder einem bestimmten Zweck zu dienen. Der das Menschenleben beendet, weiß wohl, warum er solches tut. Und wer mir dienet mit ganzem Herzen, der wird erkennen aller Geschehnisse Zweck. Ich begehre nur Liebe und volles Vertrauen von euch. Und so ihr mir dieses gebt, beweiset ihr, dass ihr mir dienen wollt. Und so nimmt zur Kenntnis, dass alle weiteren Wege gleichfalls unter meinem Protektorat stehen, dass du wohl dich weigern kannst, da dein Wille frei ist. Doch im Liebesverlangen und tiefer Gläubigkeit stets meinen Willen erkennen und danach handeln wirst. Desgleichen wird dir Kunde zugehen, so du eines besonderen Amtes walten sollst. Denn ich habe einen Auftrag bereit für dich, der wohl geeignet ist, dass mein Wort verbreitet werde unter der Menschheit. Ich segne, die mir dienen, und bedenke sie mit aller Kraft. Ich leite dich und ebne deine Wege, auf dass du nicht wankend und nicht müde werdest, der Welt zu künden mein Wirken. Ich stärke dich, dass dein Glaubensmut alle Widerstände überwindet. Ich will die Sinne dir schärfen und dich unter meine Obhut nehmen, und in meinem Schutz sollst du dich geborgen fühlen. Gedenke stets deiner Aufgabe, die so außergewöhnlich an dich herantritt, und suche mich stets und ständig im Geiste. Dann bin ich dir nahe und bedenke dich mit meiner Gnade. Je williger du dich mir hingibst, desto spürbarer wird dir meine Nähe sein, und alles Leid will ich dir fernhalten, so du mich und mein Wort begehrst und dieses weitergibst jenen, die hungernd und dürstend sich sehnen nach göttlicher Labung. Der Friede soll in euer Herz einkehren, die ihr mein Wort in euch aufnehmet. Und er soll bei euch verbleiben, so wie ich bei euch verbleibe im Wort bis in alle Ewigkeit. Amen.